Kapitel 8 von Die Familie Pfäffling. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Die Familie Pfäffling von Agnes Zappa. Kapitel 8. Endlich Weihnachten. Gibt es ein schöneres Erwachen als das Erwachen mit dem Gedanken, heute ist Weihnachten? Die jungen Pfäfflinger kannten kein schöneres und an keinem anderen kalten, dunklen Dezembermorgen schlüpften sie so leicht und gern aus den warmen Betten als an diesem. Und nie waren sie so diensteifrig und hilfsbereit wie an diesem Vormittag. Man musste doch der Mutter helfen aus Leibeskräften, damit sie ganz gewiss bis heute Abend um 6 Uhr mit der Bescherung fertig wurde. An gewöhnlichen Tagen schob gerne eins der Kinder dem anderen die Pflicht zu, aufzumachen, wenn geklingelt wurde. Heute liefen immer einige um die Wette, wenn die Glocke ertönte, denn an Weihnachten konnte wohl etwas Besonderes erwartet werden. So zum Beispiel das Paket, das noch jedes Jahr von der treuen Großmutter Wedekind angekommen war und durch das viele Herzenswünsche befriedigt wurden, zu deren Erfüllung die Kasse der Eltern nie gereicht hätte. Zunächst aber kam nicht jemand, der etwas bringen, sondern jemand, der etwas holen wollte. Es war die Schmidtmeierin, eine Arbeitersfrau aus dem Nebenhaus, die manchmal beim Waschen und Putzen half und für die allerlei zurechtgelegt war. Sie brachte ihre 2 Kinder mit. Aber damit war Frau Pfäffling nicht einverstanden. Marianne, sagte sie, führt ihr die Kleinen in euer Stübchen und spielt ein wenig mit ihnen, bis ich sie wiederhole. Als die Kinder weg waren, sagte Frau Pfäffling, sie hätten die Kinder nicht bringen sollen, sonst sehen sie ja gleich, was sie bekommen. Hat Walburg ihnen nicht gesagt, dass wir einen Puppenwagen und allerlei Spielzeug für sie haben? Ach, entgegnete die Frau, darauf kommt es bei uns nicht an. Die Kinder nehmen es, wenn sie es kriegen, und wenn man ihnen je etwas verstecken will, sie kommen doch dahinter, und dann betteln sie und lassen einem keine Ruhe, bis man ihnen den Willen tut. Bis Weihnachten kommt, ist auch schon meist alles aufgegessen, was man etwa Gutes für sie bekommen hat. Ich weiß wohl, dass es anders ist bei reichen Leuten, aber bei uns war es noch kein Jahr schön am Heiligen Abend. Wir sind auch keine reichen Leute, Frau Schmidtmeier. Aber wenn ich auch noch ärmer wäre, das weiß ich doch ganz gewiss, dass ich meinen Kindern einen schönen Heiligen Abend machen würde. Meine Kinder bekommen auch nicht viel, das können Sie sich denken bei 7. Aber weil keines vorher ein Stückchen sieht, so ist dann die Überraschung groß. Glauben Sie, dass irgendeines von uns einen Lebkuchen oder sonst etwas von dem Weihnachtsgebäck versuchen würde vor dem Heiligen Abend? Das käme uns ganz unrecht vor. Und wenn der Christbaum geputzt wird, darf keines von den Kindern hereinschauen. Erst wenn er angezündet ist und alles hergerichtet, rufen wir sie herbei, mein Mann und ich. Und dann sind sie so überrascht, dass sie strahlen und jubeln vor Freude, wenn auch gar keine großen Geschenke da liegen. Bei Ihnen ist das eben anders, Frau Pfäffling. Mein Mann hat keinen Sinn für so etwas und will kein Geld ausgeben für Weihnachten. »Haben Sie denn kein Bäumchen kaufen dürfen?« fragte Frau Pfäffling. »Das schon«, sagte die Frau. »Er hat selbst eins heimgebracht und Lichter dazu.« »Nun sehen Sie, was braucht es denn da weiter?« »Ein sauberes Tuch auf den Tisch gebreitet und die kleinen Sachen darauf gelegt, die ich Ihnen hier zusammengerichtet habe. Das wäre schon genug für die Kinder. Aber ich denke mir, dass Sie noch von anderen Familien, denen Sie aushelfen, etwas bekommen, oder nicht?« »Frau Hartwig hat mir gesagt, ich solle nachher zu ihr hereinkommen. Sie habe etwas für mich und die Kinder.« »So lange lassen Sie die Kinder bei uns und in einem anderen Jahr tragen Sie alles heimlich nach Hause. Dann wird bei Ihnen der Jubel gerade so groß wie im reichsten Haus und Ihr Mann wird sich dann auch schon daran freuen.« »Es ist wahr«, sagte die Schmidtmeierin, »er hat am vorigen Sonntag gezankt, weil ich den Kindern die neuen Winterkleider, die sie von der Schulschwester bekommen haben, vor Weihnachten angezogen habe. Aber sie haben so lange gebettelt und nicht geruht, bis ich ihnen den Willen getan habe.« »Aber Frau Schmidtmeier, da würde ich doch lieber tun, was der Mann will, als was die Kinder verlangen und erbetteln. Was wäre das jetzt für eine Freude, wenn die Kleidchen noch neu auf dem Tisch lägen? So würde mein Mann auch den Sinn für Weihnachten verlieren. Das müssen Sie mir versprechen, dass Sie meine Sachen und die von Frau Hartwig und was etwa sonst noch kommt, verstecken und dann eine schöne Bescherung halten. Wo können denn Ihre Kinder bleiben, solange Sie herrichten? Ist es zu kalt in der Kammer?« »Kalt ist's, aber ich stecke Sie eben ins Bett so lange«, sagte die Frau. »Ja, das tun Sie. Und noch etwas. Können die Kinder nicht unterm Christbaum dem Vater ein Weihnachtslied hersagen aus der Kinderschule? Das gehört auch zur rechten Feier. Und wenn Sie noch von Ihrem Waschlohn ein paar Pfennige übrig hätten, dann sollten Sie für den Mann noch einen Kalender kaufen oder was ihn sonst freut. Und dann erzählen Sie mir, Frau Schmidtmeier, ob er wirklich keine Freude gehabt hat am Heiligen Abend und ob es nicht schön bei Ihnen war.« »Ich mach's, wie Sie sagen, Frau Pfäffling, und ich danke für die vielen Sachen, die Sie mir zusammengerichtet haben.« »Es ist recht, Frau Schmidtmeier, aber glauben Sie mir's nur, die Sachen allein, und wenn es noch viel mehr wären, machen kein schönes Fest. Das können nur Sie machen für Ihre Familie. Fremde Leute können die Weihnachtsfreude nicht ins Haus bringen. Das muss die Mutter tun. Und die Reichen können die Armen nicht glücklich machen, wenn die nicht selbst wollen.« Frau Pfäffling hielt die fremden Kinder noch eine gute Weile zurück. Als diese endlich heimkamen, waren alle Schätze im Schrank verborgen und der Schlüssel abgezogen. Da sich aber die Kinder schon darauf gefreut hatten, fingen sie an, darum zu betteln und schließlich laut zu heulen. Damit setzten sie gewöhnlich bei der Mutter ihren Willen durch. Heute aber nicht. »Brüllt nur recht laut«, sagte Frau Schmidtmeier, »damit man es im Nebenhaus hört. Nichts Gutes gibt's heute, nichts Schönes. Erst am Abend, wenn ihr dem Vater eure Lieder aufsagt. Bei Pfäfflings ist es auch so.« Da ergaben sich die Kinder. Frau Pfäffling und Walburg hatten noch alle Hände voll zu tun mit Vorbereitungen auf das Fest. Aber die Arbeit geschah in fröhlicher Stimmung. »Man muss sich seine Feiertage verdienen«, sagte Frau Pfäffling und rief die Kinder zur Hilfe, die Buben so gut wie die Mädchen. »Oben auf dem Boden hängen noch die Strümpfe von der letzten Wäsche«, sagte sie. »Die sollten noch abgezogen werden. Das könnt ihr Buben besorgen.« Wilhelm und Otto sprangen die Treppe hinauf. Auf dem freien Bodenraum war ein Seil gespannt, an dem eine ungezählte Menge pfäfflingscher Strümpfe hing. Walburg war eine große Person und pflegte das Seil hoch zu spannen. Die Kinder konnten die hölzernen Klammern nicht erreichen, mit denen die Strümpfe angeklemmt waren. »Einen Stuhl holen und hinaufsteigen«, schlug Otto vor. Aber Wilhelm fand das unnötig. »Hochspringen und bei jedem Sprung eine Klammer wegnehmen«, so war es lustiger. Er versuchte das Kunststück und brachte es fertig. Otto gelang es nicht auf den ersten Sprung und ein Trampeln und Stampfen gab es von allen beiden. Sie merkten nicht, dass die Tür von Frau Hartwigs Bodenkammer offen stand und die Hausfrau, die eben ihren Christbaumhalter hervorsuchte, ganz erschrocken über den plötzlichen Lärm herauskam und rief: »Was treibt ihr denn da oben, Kinder?« »Wir nehmen bloß die Strümpfe ab«, sagte Otto. »So tut man es doch nicht, wenn man die Strümpfe abzieht«, entgegnete Frau Hartwig. »Wir müssen eben danach springen«, rief Wilhelm. »Sehen Sie, so machen wir das.« Und mit einem Hochsprung hatte er wieder eine Klammer glücklich erfasst. Der Strumpf fiel herunter. »Aber Kinder, so fallen Sie ja alle auf den Boden«, sagte die Hausfrau. »Es sind ja nur Strümpfe«, entgegnete Wilhelm. »Die sind schon vorher grau und schwarz. Denen schadet das nichts.« Eine Weile stand Frau Hartwig dabei und machte sich ihre Gedanken. Welche Arbeit, für so viele Füße sorgen zu müssen. Fast alle Strümpfe schienen zerrissen. Und welche Körbe voll Flickwäsche mochten sonst noch da unten stehen und auf die Hände der vielbeschäftigten Hausfrau warten, die doch kein Geld ausgeben konnte für Flickerinnen. Ob es nicht Christenpflicht wäre, da ein wenig zu helfen? Es dauerte gar nicht lange. Da kamen die Brüder mit dem Bescheid herunter, die meisten Strümpfe seien noch zu feucht, die Hausfrau meine, sie müssten noch hängen bleiben. Frau Pfäffling achtete im Drang der Arbeit kaum darauf und dachte nicht, dass Frau Hartwig kurz entschlossen den ganzen Schatz pfäfflingscher Strümpfe heruntergenommen hatte und ihnen nun mit Trocknen und Bügeln viel mehr Ehre erwies, als diese sonst erfuhren. Dann stapelte sie den Vorrat auf, legte sich das Nötigste zum Ausbessern zurecht und sagte sich, das gibt auch eine Weihnachtsüberraschung und wird nach Jesu Sinn keine Feiertagsentheiligung sein. Inzwischen war es Mittag geworden. Heute gab es bei Pfäfflings ein kärgliches Essen. Mit Wassersuppe fing es an und die Mutter redete den Kindern zu. Haltet euch nur recht an die Suppe, es kommt nicht viel nach. »Warum denn nicht?« fragte Elschen bedenklich. Die Antwort kam von vielen Seiten zugleich. »Weil Weihnachten ist, weißt du das noch nicht? Vor dem Heiligen Abend gibt es nie etwas Ordentliches zu essen. Die Walburg hat auch keine Zeit zu kochen.« »Ja«, sagte Frau Pfäffling, »und selbst wenn sie Zeit hätte, heute Mittag müsste das Essen doch knapp sein, damit man sich recht freut auf die Lebkuchen und den Gansbraten, den es morgen gibt.« Walburg brachte noch gewärmte Reste vom gestrigen Tag herein und als diese alle verteilt waren, sagte Herr Pfäffling, »Wer noch Hunger hat, kann noch Brot haben und darf dabei an ein großes Stück Braten denken.« Und nun, sagte die Mutter, »hinaus aus dem Wohnzimmer. Wenn ihr wieder herein dürft, dann ist Weihnachten.« Die ganze Schar stob jubelnd davon. Wenn man nicht mehr ins Zimmer herein durfte, ja, dann wurde es ernst. Die Eltern standen beisammen und putzten den Baum, Frieders Baum. Die kleinen Schäden, die er auf seinen vielen Wanderungen erlitten hatte, wurden sorgfältig verdeckt und bald stand er in seinem vollen Schmuck da, mit goldenen Nüssen und rotbackigen Äpfeln, mit bunten Lichtern und oben auf der Spitze schwebte ein kleiner Posaunenengel. Es gab in anderen Häusern feiner geschmückte Tannenbäume mit Winterschnee und Eiszapfen. Es gab auch solche, die mit bunten Ketten und Kugeln, mit Papierblumen und Flittergold so überladen waren, dass das Grün des Baumes kaum mehr zur Geltung kam. Pfäfflings Baum hatte von alledem nichts. Er war noch ebenso, wie ihn Großvater Pfäffling und Großmutter Wedekind vor 30 Jahren ihren Kindern geschmückt hatten. Und weil ihre seligsten Kindheitserinnerungen damit verbunden waren, mochten sie nichts daran ändern. Mit der Krippe, die unter dem Baum aufgestellt wurde, war es anders. Die feinen Wachsfiguren, die Tiere, die dazu gehörten, standen nicht jedes Jahr gleich. Nach den Bildern, die uns schon die alten deutschen Künstler gezeichnet haben und in denen unsere Maler uns auch jetzt noch die Heilige Nacht darstellen, nach diesen verschiedenen Bildern wurden die Krippenfiguren in jedem Jahr wieder anders aufgestellt. Das war Herr Pfäfflings Anteil an dem Herrichten des Weihnachtszimmers. Wenn aber die Tische gestellt waren und wenn die mühsame Arbeit des Einräumens von Puppenzimmer, Küche und Kaufladen begann, dann verschwand der Herr des Hauses aus dem Gebiet und übernahm die Aufsicht über die mutterlose Kinderschar, damit sie nicht in Ungeduld und Langeweile auf allerlei Unarten verfiel. Gegen 4 Uhr, als es dunkelte, zogen sie zusammen fort nach der Kirche, in der jedes Jahr um diese Zeit ein Gottesdienst gehalten wurde. So kurz und doch so feierlich wie kein anderer im Jahr. Ein Weihnachtslied, das Weihnachtsevangelium und ein paar Worte, nur wie ein warmer Segenswunsch des Geistlichen. Es war genug, um in den Herzen der jungen und alten Zuhörer die rechte Weihnachtsstimmung zu erwecken. Frau Pfäffling hörte ihre Schar heimkommen. Sie sah ein wenig aus dem Weihnachtszimmer und schob etwas durch den Türspalt. Es war eine Handvoll Backwerk, das etwas Schaden gelitten hatte durch die Verpackung. »Da ist etwas zum Versuchen«, sagte sie. »Das ist zerbrochen, aus der Großmutter Paket gekommen. Teilt euch da rein. Und dann zieht frische Schürzen an und sagt auch Walburg, dass sie sich bereit macht. Nun wird bald alles fertig sein.« Der Mutter Angesicht leuchtete verheißungsvoll. Es rief auf allen Kindergesichtern das gleiche Strahlen hervor. Herr Pfäffling war bei seiner Frau. Er half bei den letzten Vorbereitungen. »Jetzt wären wir also soweit«, sagte er. »Können wir den Baum anzünden?« »Wenn du einen kleinen Augenblick warten wolltest«, erwiderte sie, »ich bin so müde und möchte nur ein ganz klein wenig ausruhen, um für den großen Jubel Kraft zu sammeln.« »Freilich, freilich«, sagte Herr Pfäffling, »die Kinder können sich wohl noch eine Viertelstunde gedulden. Setz dich hierher, ruhe ein wenig aus und schließe die Augen.« »Oh, das tut gut«, antwortete sie und lehnte sich still zurück. Aber nur 3 Minuten, dann stand sie wieder auf. »Nun bin ich schon wieder frisch und jetzt kann ich doch nicht ruhen. Ich spüre die 7-fache Unruhe, die klopfenden Herzen der Kinder da draußen. Wir wollen anzünden.« Bald strahlten die Lichter an dem Baum, die großen Kerzen in den silbernen Leuchtern, die die Tische erhellten, und die kleinen Lichtchen in Puppenstube und Küche. Und nun ein Glockenzeichen und die Tür weit auf. Sie drängten alle herein, die Kinder und Walburg hinter ihnen. Dem Christbaum gelten die ersten Ausrufe der Bewunderung. Solange er die Blicke fesselt, ist's noch eine weihevolle Stimmung, ein Staunen und seliges Widerstrahlen. Dann wenden sich die Augen der Bescherung zu. Nun geht die beschauliche Freude über, immer jubelnder wird das Kinderglück. War denn so Herrliches auf dem Gabentisch? Viel Kostbares war nicht dabei, aber es war alles überraschend und jedes kleine Geschenk war sinnig auf den Empfänger berechnet. Und manches erhielt durch einen kleinen Vers, den der Vater dazu gemacht hatte, noch einen besonderen Reiz. Wenn eines der Kinder nach den Eltern aufblickte, sah es Liebe und Güte. Wenn es einem der Geschwister ins Gesicht sah, so glänzte dies in Glück und Freude. Über allem lag der Duft des Tannenbaumes. Ja, die Fülle des Glückes bringt der Weihnachtsabend. Frau Pfäffling berührte ihren Mann und sagte leise, »Sieh dort, den Frieder!« An dem Plätzchen des großen Tisches, das ihm angewiesen war, stand schon eine ganze Weile Frieder unbeweglich und sah mit staunenden, zweifelnden Augen auf das, was da vor ihm lag. Eine Geige. Und nun nahm er den kleinen Streifen Papier, der daran gebunden war, und las das Verslein. »Fiedeln darfst du, kleiner Mann, Vater will dir's zeigen. Aber merk's und denk daran, immerfort zu geigen tut nicht gut und darf nicht sein. Halte fest die Ordnung ein. Eine Stund am Tag, auch zwei, doch nicht mehr, es bleibt dabei.« »Mutter«, rief jetzt Frieder, »Mutter, hast du's schon gesehen?« Er drängte sich zu ihr und zog sie an seinen Platz und fragte, »Darf ich ein wenig spielen?« Und er nahm die kleine Geige. Und da die Geschwister ihm nicht viel Platz ließen, drückte er sich hinter den Christbaum und fing ganz sachte an, leise über die Saiten zu streichen und zarte Töne hervorzulocken. Und er sah und hörte nichts mehr von dem, was um ihn vorging. Und er mühte sich, denn er wollte reine Töne, dieser kleine Pfäffling. Die Eltern sahen sich mit glücklichem Lächeln an. »Dies Weihnachten vergisst er nicht in seinem Leben«, sagte Frau Pfäffling. »Ja«, erwiderte ihr Mann, »und um diesen kleinen Schüler braucht mir wohl nicht bange zu sein.« »Vater, hast du gesehen?« riefen nun wieder zwei Stimmen. »Was ist, Marianne?« »Ein Päckchen feinste Glacéhandschuhe hat uns Fräulein Vernagelding geschickt.« »Was? Euch Kindern? Was tut ihr denn damit?« »Wir ziehen sie an, Vater. Viele Kinder in unserer Schule haben welche.« »Nun, wenn nur ich sie nicht tragen muss.« Es gab jetzt ein großes Durcheinander, denn die Brüder schnallten ihre neuen Schlittschuhe an, liefen damit hin und her, fielen auch gelegentlich auf den Boden. Im unteren Stock erzitterte die Hängelampe. »Man könnte meinen, es sei ein Erdbeben. Die da droben sind heute ganz außer Rand und Band«, sagte Herr Hartwig zu seiner Frau. »Weihnachtsabend«, erwiderte sie, und das eine Wort beschwichtigte den Hausherrn. Auch hörte das Getrampel der Kinderfüße plötzlich auf. Es wurde ganz still im Haus. Nur eine einzelne Stimme drang bis in den unteren Stock. Otto trug ein Gedicht vor. Nacheinander kamen nun all die kleinen Überraschungen für die Eltern an die Reihe, zu denen sich an jenem Adventssonntag Frieda auf den Balken die Eingebung geholt hatte. Alles gelang zur Freude der Eltern, zum Stolz unserer Sieben. In der Küche stand Walburg und sorgte für das Abendessen. Auch für sie war ein Platz unter dem Christbaum. Sie war freundlich bedacht worden. Aber die Freude und innere Bewegung, die sich jetzt auf ihren großen, ernsten Zügen malte, hatte einen anderen Grund. Schon seit heute Morgen bewegte sie etwas in ihrem Herzen, das sie gern besprochen hätte, aber es hatte sich kein ruhiges Viertelstündchen finden lassen. Wenn jetzt Frau Pfäffling herauskäme, hätte sie vielleicht einen Augenblick Zeit für sie, aber sie würde wohl schwerlich kommen. Während Walburg sich danach sehnte, war Frau Pfäffling ganz von ihren Kindern in Anspruch genommen. Aber einmal, als ihr Blick zufällig auf Walburgs Geschenke fiel, die noch auf dem Tisch lagen, dachte sie an das Mädchen. Warum war es wohl gar so kurz im Weihnachtszimmer geblieben? Es war noch nicht Zeit, das Abendessen zu bereiten. Warum verweilte sie nicht lieber unter den glücklichen Kindern, statt einsam in der kalten Küche zu stehen? Frau Pfäffling ging hinaus, um nach Walburg zu sehen. Die Mutter wurde zuerst nicht vermisst. Es gab ja so viel anzusehen und zu zeigen, und der Vater war ja da. Aber allmählich ging von Mund zu Mund die Frage, Wo ist denn die Mutter?« Herr Pfäffling schickte Frieder hinaus. Er kam zurück mit dem Bescheid, die Küchentür sei ganz fest zu und Walburg rede so viel mit der Mutter wie sonst nie. »Dann lass sie nur ungestört«, sagte der Vater. »Wenn Walburg einmal redet, muss man froh sein.« Frau Pfäffling brachte aus der Küche einen warmen, sonnigen Ausdruck mit herein. Die Kinder zogen sie an ihren Tisch heran, aber im Vorbeigehen drückte sie unvermerkt ihrem Mann die Hand und sagte leise, »Ich erzähle dir später.« Als Walburg das Abendessen auftrug, wechselten sie einen vielsagenden Blick und Marie sagte, »Unserer Walburg sieht man so gut an, dass heute Weihnachten ist.« An diesem Abend waren die Kinder gar nicht zu Bett zu bringen. Sie wollten sich nicht trennen von der Bescherung. Es wurde spät, bis endlich Herr Pfäffling mit seiner Frau allein war. »Du wirst nun auch der Ruhe bedürftig sein«, sagte er. »Ja, aber eines muss ich dir noch erzählen, was mir Walburg anvertraut hat. Sie erhielt heute einen Brief von einer alten Frau aus ihrem Heimatdorf. Die schreibt in schlichten Worten, dass vor einem Jahr ihr Sohn Witwer geworden sei und mit seinen drei Kindern und dem kleinen Bauerngut hilflos dastehe. Er müsse wieder eine Frau haben, und weil er Walburg von klein an kenne, möchte er am liebsten sie haben. Er wisse wohl, dass sie nicht gut höre, aber das mache weiter nicht viel. Wenn sie einverstanden sei, möge sie an den Feiertagen einmal herausfahren, dass man die Verlobung feiern könne und die Hochzeit festsetze. Der Sohn hat dann noch an den Brief seiner Mutter unten hingeschrieben, die Reisekosten wolle er zur Hälfte bezahlen. Walburg kennt den Mann gut, denn sie waren Nachbarsleute und sie ist entschlossen, Ja zu sagen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie mich das freut für Walburg. Das ist freilich ein unerhofftes Glück, aber wird sie denn einem Haushalt vorstehen können bei ihrer Taubheit? Wenn ihr die alte Mutter zur Seite steht, wird sie schon zurechtkommen. Ein schweres Kreuz bleibt es freilich für sie, aber ich finde es rührend, dass der Mann es auf sich nehmen will, um ihre anderen guten Eigenschaften willen. Übrigens sagt Walburg, sie verstehe die Leute da draußen viel besser, weil sie ihre Mundart reden. Das kann wohl etwas ausmachen, und mich freut es für die treue Person, wenn auch nicht für uns. Aber wir werden auch wieder einen Ersatz finden. Nicht so leicht, doch daran denke ich heute gar nicht. Am zweiten Feiertag möchte sie hinausfahren auf ihr Dorf. Vorher wollen wir mit den Kindern noch nicht davon sprechen, sondern ihnen erst, wenn Walburg zurückkommt, sagen, dass sie Braut ist. Während unten so von ihr gesprochen wurde, war auch Walburg oben in ihrer Kammer noch tätig. Sie hatte zuerst in diesem ihrem eigenen kleinen Reich noch einmal ihren Brief gelesen und nun kniete sie vor der hölzernen Truhe, in der ihre Habseligkeiten säuberlich und sorgsam geordnet lagen. Sie hatte schon seit Jahren die Bauerntracht nicht mehr getragen, die in ihrem Dorf gebräuchlich war. Jetzt wollte sie sie hervorsuchen. Sie sollte ja wieder zu den Landleuten da draußen gehören. Der Rock und das schwarze Mieder, das Häubchen und die breite blauseidene Schürze, das alles lag beisammen und sollte nun wieder zu Ehren kommen. Am zweiten Weihnachtstag früh morgens, noch ehe es tagte, reiste sie in ihrem ländlichen Staat in ihre Heimat. Erst wenn Walburg fehlte, merkte man, wie viel sie im Haus leistete. Es war gar kein Fertigwerden ohne sie, und nun gar an solchen Feiertagen. Wenn Frau Pfäffling drei ihrer Kinder dazu gebracht hatte, schön aufzuräumen, so hatten inzwischen vier andere wieder Unordnung gemacht, und auf dem großen Weihnachtstisch nahm der Kampf gegen die Nussschalen und Apfelbutzen kein Ende. Dazu kam der Kinderlärm, die Schlittschuhe lagen bereit, aber das Eis wollte sich bei der geringen Kälte nicht bilden und Frau Pfäffling hatte doch so viel Feiertagsruhe davon erhofft. So lockte nichts die Kinder ins Freie. Sie trieben sich alle sieben lachend, spielend oder streitend herum und machten der Mutter warm. Bis sie das Mittagessen bereitet und auf den Tisch gebracht hatte, war sie fast zu müde, um selbst davon zu nehmen. Da sah Herr Pfäffling nach den Wolken am Himmel, erklärte, das Wetter helle sich auf und er wolle einen weiten Marsch mit den großen Kindern machen. Als eben beraten wurde, ob Marianne auch mittun könne, kam eine Schulfreundin und lud die beiden Mädchen zu sich ein. Das war ein seltenes Ereignis und wurde mit Freuden aufgenommen. So blieben nur die beiden Kleinen übrig. Die begleiteten ein wenig traurig die Großen hinunter, kamen dann aber umso vergnügter wieder heraufgesprungen. Die Hausfrau hatte sie eingeladen, ihren Christbaum anzusehen und bei ihr zu spielen. So geschah es, dass Frau Pfäffling an diesem Nachmittag ganz allein war. Ihr Mann, die Kinder, ja sogar Walburg fort, so dass nicht einmal aus der Küche ein Ton hereindrang. Wie wohl tat ihr die unverhoffte Ruhe! Wie viel ließ sich auch an einem solch stillen Nachmittag tun, an das man sonst nicht kam. Es war schon ein Genuss, sich sagen zu dürfen, was willst du tun? Meistens drängten sich die Geschäfte von selbst auf und hätten schon fertig sein sollen, ehe man daran ging. Eine Weile ruhte sie in träumerischem Sinnen und über dem wurde ihr klar, was sie tun wollte. Mutter, sagte sie leise vor sich hin, Mutter, ich komme zu dir. Frau Pfäfflings Mutter lebte im fernen Ostpreußen und seit vielen Jahren hatten sich Mutter und Tochter nicht mehr gesehen. Die bald 80-jährige Frau konnte nicht mehr und die junge Frau konnte noch nicht die Reise wagen. Die Kinder brauchten sie noch gar zu notwendig daheim. Aber es war doch köstlich, das treue Mutterherz noch zu besitzen, wenn auch in weiter Ferne. Seit langer Zeit hatte sie den ihrigen nur kurze, eilig geschriebene Briefe mit den nötigsten Mitteilungen schicken können. Jetzt wollte sie sich aussprechen, wie wenn sie endlich wieder einmal bei der geliebten Mutter wäre. Und es gab einen langen Brief, in dem die ganze Liebe zur Mutter sich aussprach, ja, in dem es fast wie Heimweh klang. Aber das konnte doch nicht sein, war Frau Pfäffling doch schon 18 Jahre aus dem Elternhaus. Es stand in dem Brief viel von Glück und Dankbarkeit, viel von des Tages Last und Hetze und davon, dass ihr Mann und sie noch immer treulich an dem Trauungsspruch festhielten, einer trage des andern Last. Ihr Brief war fertig geworden beim letzten Schimmer des kurzen Dezembertages. Jetzt, als es dunkelte, ging sie zum Christbaum und zündete ein einziges Lichtchen an. Das warf einen schwachen Schein und große breite Schatten von Tannenzweigen zeichneten sich an der Decke des Zimmers ab. Es war eine feierliche Stille am Weihnachtsbaum und Frau Pfäffling sagte leise vor sich hin, »Nahet euch zu Gott, so nahet er sich zu euch.« Eine Viertelstunde später mahnte die Glocke, dass wieder Leben und Bewegung Einlass begehre. »Nun werden die Kinder kommen«, sagte sich Frau Pfäffling. Sie fühlte sich wieder allen Anforderungen gewachsen. Fröhlich ging sie hinaus und sprach zu sich selbst, »Mein Mann soll mich nicht so matt wiederfinden, wie er mich verlassen hat.« Sie ging, ihm und den Kindern zu öffnen. Sie waren es aber nicht, die geklingelt hatten. Walburg stand vor der Tür. »Du kommst schon«, rief Frau Pfäffling erstaunt. »Wir haben dich erst mit dem letzten Zug erwartet.« »So kann ich das Abendessen machen«, entgegnete das Mädchen. »Kartoffeln zusetzen.« »Ja, aber das ist mir jetzt nicht das Wichtigste. Sage mir doch erst, wie alles gegangen ist.« Und da Walburg zögerte, fügte sie hinzu, »Ich bin ganz allein zu Hause.« Und nun antwortete Walburg, »Er hat sich's nicht so arg gedacht. Er meint, für die Kinder wäre doch eine besser, die hört.« Ohne ein weiteres Wort wandte sie sich um und ging die Treppe hinauf in ihre Kammer. Sie wollte den bräutlichen Putz ablegen. Sorgsam faltete sie die blauseidene Schürze, versenkte sie in die Truhe und legte den Brief dazu, der sie 2 Tage lang glücklich gemacht hatte. Dann schlüpfte sie in ihre alltäglichen Kleider, setzte sich auf die alte Truhe und sah mit traurigen, aber tränenlosen Augen auf die kahlen Wände ihrer Kammer. Es war so kalt und totenstill da oben. Es war so öde und leer in ihrem Herzen. Da ging die Tür auf. Frau Pfäffling kam herein und stand unvermutet neben dem Mädchen, das ihren Schritt nicht gehört hatte. »Walburg, du tust mir so leid«, sagte sie, und ihre Augen waren nicht tränenleer. Walburg aber beherrschte ihre Bewegung und erwiderte in ihrer ruhigen Art, »Draußen habe ich selbst erst gemerkt, wie schlimm es mit mir geworden ist. Ich habe kein Wort verstanden. Sie haben mir es auf die Tafel schreiben müssen und die Kinder haben gelacht. So wird er wohl recht haben. Er war freundlich mit mir bis zuletzt. Das Reisegeld hat er mir zu 2/3 bezahlt und die Alte hat mir noch Kuchenbrot mitgegeben. Sonst wäre alles recht gewesen, nur gerade eben die Taubheit. Und sie sagen auch, ich könnte gar nicht mehr so reden, wie sich's gehört. Ich weiß nicht, wie das zugeht. Sie verstehe ich doch auch ohne Tafel. Und rede ich denn nicht wie früher? Wir verstehen uns. Und darum ist's am besten, wir bleiben zusammen. Uns ist es lieb, dass du uns nicht verlässt, Walburg. Uns hast du so gefehlt. Da wich der starre, traurige Zug aus Walburgs Gesicht und sie sah voll Liebe und Dankbarkeit auf zu der Frau, die sich so bemühte, ihr, der Tauben, etwas Trostreiches zu Gehör zu bringen. Worte des Dankes fand sie freilich nicht, aber mit Taten wollte sie danken. Eilfertig griff sie nach ihrer Hausschürze, band sie um und sagte, »Wenn der Herr heimkommt und das Essen nicht gerichtet ist.« Frau Pfäffling sagte an diesem Abend zu ihren Kindern, »Walburg ist so traurig aus ihrer Heimat zurückgekehrt. Sie hat weder Eltern noch Geschwister mehr draußen. Wir wollen uns Mühe geben, dass sie sich bei uns recht heimisch fühlt.« »Ich gehe mit meiner Geige zu ihr«, sagte Frieda, »den Geigenton hört sie.« Da warnte Herr Pfäffling mit dem Finger und sagte, »Nach dem Abendessen noch Geigen? Wie heißt dein Vers? Eine Stunde am Tag, auch zwei, doch nicht mehr, es bleibt dabei.« Aber Frieda konnte nachweisen, dass er heute noch nicht zwei Stunden gespielt hatte, ging hinaus in die Küche und machte mit denselben Geigenübungen, die sonst die Zuhörer in Verzweiflung bringen, dem traurigen Mädchen das Herz leichter. Denn es erkannte die Anhänglichkeit des Kindes und in die tiefe Vereinsamung, die ihr die Taubheit auferlegte, drang der Ton der Saiten zu ihr als eine Verbindung mit den Mitmenschen. Ende von Kapitel 8.